nach vorn. Die Kraft des Windes ist enorm. Unser Boot gleitet durch die Wellen. Kaltes Wasser schmeckt wie Eisgeschellen. Von Sehnsucht nach dem Meer geplagt sind wir nun wieder auf der Jagd. Nach Abenteuern in fremden Welten. Die Götter werden uns suchen. Verhelfen! Auf zum Horizont der Freiheit und Gefahr gegen. Es zieht uns hin. Die Ferne ist unser Heim. Auf zum Horizont, dort ist wahres Leben. Aus dem Fjord hinaus führt uns unser Weg, unser Weg. Oh, it's all-